DAB 103,4 MHz. Von 17 bis 23 Uhr. Radio 100. Das ist jetzt vorbei. Was soll die ganze Aufregung? Das machen wir ja schließlich jetzt schon zum dritten Mal. Radio 100 macht's möglich. Drei Premieren in nur 2,5 Jahren. Am 1. März 1987 der Sendebeginn mit 4 Stunden täglich. 1. Dezember 1987 Sendebeginn auf dieser, unserer Frequenz mit täglichen, kläglichen 6 Stunden. Aber was wir heute anfangen, das hört nie wieder auf. Nie wieder. Und das hat immerhin den Vorteil, dass dies bis auf Weiteres die letzte Premiere aus diesem Hause sein dürfte. Bis auf Weiteres. In diesem Sinne wünschen wir allerseits einen recht guten Tag. Seid umschlungen, Millionen! Am Mikrofon mit sprichwörtlicher Bescheidenheit, Manuela Kai. Und Joachim Schulte. Time for Action ist es hier, die offizielle Super-Sonder-Jubelsendung zum 24-Stunden-Programm von Radio 100. Wir erwarten Gäste und werden das zukünftige 24-Stunden-Programm genauer unter die Lupe nehmen. Unsere ersten Studiogäste sind mittlerweile hier eingetroffen, das sind Boris und Morris und die gehören einfach in diese dritte Radio 100 Premiere. Ihre erste Premiere auf diesem Medium hatten Sie natürlich, wie könnte es anders sein, bei uns. Und in Zukunft werden Sie hier übrigens regelmäßig zu hören sein. Heute hat es Sie, und darum beneide ich Sie, fast auf eine einsame Insel verschlagen. Voila! Welcome to the Morris and Boris Show, live on Radio 100. sitting comfortably? Then we'll begin. Freitag, mach das sofort weg. Ja, mach was weg, Robinson. Du weißt genau, was ich meine. Nein, weiß ich nicht. Hör mal gut zu, du Schuft. Ich hab dir schon seit letzter Woche gesagt, du sollst die Knochen der Seeleute, die du gebraten hast, nicht überall rumliegen lassen. Aber ich hab sie nicht alle gebraten. Einige hab ich eingelegt mit Kokosmarinade. Wir haben getrocknete, gespickte, als Würstchen haltbar und lecker. Toll, ich will aber nach Europa, heim und zu Muttis Küche. Ja, ich finde Europa scheiße. Weil die Leute da bestimmt alle so arrogant und egoistisch sind wie du. Arrogant? Na hör mal, wer ist denn hier schwarz? Ja, von jeglicher Natürlichkeit im Fremden sind sie alle ab für der Neurose. Oh, halt's Maul, du Affe. Du verstehst doch nur die Hälfte von dem, was du gelesen hast. Kaum gibt man den wilden Marx, bilden sie Gewerkschaften. Ja, kaum kommen mal ein Europäer und ein Wilde zusammen, gibt es eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Aber das mit dem Verbot der Freitagsarbeit schlagt dir aus dem Kopf, Freitag. Tja, dann streike ich heute. Wieso? Heute ist nämlich mein Geburtstag. Man hat nur einmal im Jahr Geburtstag und nicht 52 Mal. Dann ist halt heute einmal von 52 Mal. Nein, heute wird gearbeitet. Jetzt, gleich und sofort. Ich fürchte, nein, Robinson. Oh, du Wilder, du wirst es nie begreifen. Aber was denn? Ordnung ist ein zivilisatorisches Prinzip, das nicht erlaubt, überall Seemannsknochen liegen zu lassen. Aber hier ist doch keine Zivilisation. Stell dir doch nur mal vor, jemand käme zu Besuch. Ja, ich würde ihm sofort in die Pfanne hauen. Oh, das ist unhöflich und unmenschlich. Ich betrachte Besuch als Streungut, Robinson, das jedem gehört, der es findet. Und was hältst du von mir? Leider warst du vor mir da. Ha, demnach bist du mein Strandgut. Räum auf, du Planke, du dummes Stück braunes Holz, oder ich sperr dich in die Hütte. Dann musstest du im Freien campieren. Oh, ich denk gar nicht dran, im Freien und zwischen den Leichenteilen meiner Landsleute zu campieren. Da krieg ich Heimweh. Ach, nach europäischem Winter? Nein, nach europäischen Frauen. Aber Robinson, das ist doch dasselbe. Wie willst du das beurteilen? Das Schiff hatte Passagiere. Und wieso hab ich davon keine abbekommen? Nimm dir doch was aus der Speisekammer. Nein, ich will etwas Frisches, etwas Bewegliches. Ich mach dir einen Vorschlag, Robinson. Du übernimmst beim nächsten Schiff das Kochen und dann räume ich die Reste weg. Ist das hoch und heilig versprochen? Ehrensache. Gut, dann schieb jetzt den Käpt'n in die Röhre, denn wenn ich mit dem Vergraben fertig bin, hab ich bestimmt Hunger. Radio 100 wünscht guten Appetit. Das ist also die Morris & Boris Show und die gibt es ab 4. Oktober hier bei uns bei Radio 100 wöchentlich eine Folge und zwar um 12.30 Uhr. Zunächst gibt es 5 Folgen und dann hoffentlich jede Menge mehr. Boris & Morris waren das. Now it's our pleasure to bring on a group for you that we had always been billing as Murray the K's Dancing Girls. Want to bring them on for you right now. May we bring them on for you. The Be My Baby Girls, the Ronettes. That's it. Und falls ihr euch wundert, was das für ein geiles Radioprogramm um diese Uhrzeit ist, das ist das 24-Stunden-Programm von Radio 100 auf 103,4 MHz. Wo sonst? Be my baby, die Ronettes. Sag mal, Joachim, eine Frage, die doch wohl alle interessiert und mich. Weißt du eigentlich, wie viele Leute hier arbeiten im Radio? Naja, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Also die Taz spricht von 10. Über unseren AP-Ticker konnten wir erfahren, dass 27 Leute hier arbeiten. Möglicherweise ein Beweis für unsere gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Es könnten aber auch 100 sein oder gar 103,4 Leute. Auf jeden Fall, wir haben erst angefangen und es werden immer mehr. Thank you. Station in a California blue. We are drunk, but I don't care. I ain't no square with my corkscrew hair. Gentlemen, Sam, you're my main man. Gentlemen, Sam, you're my main man. Gentlemen, Sam, you're my main man. Und wir wollen jetzt natürlich wissen, was passiert 24 Stunden lang bei Radio 100, was wird unser Programm sein, wie wird es aussehen, und das fängt natürlich morgens an, wie sollte es anders sein, und bei der Vorstellung, da brauche ich gar nicht so weit gehen, denn Joachim sitzt neben mir, und Joachim, du leidest an akutem Morgengrauen. Ja, in der Tat, von 7.05 Uhr nach den ersten Nachrichten bis 10 Uhr gibt es unser Morgenmagazin mit dem sympathischen Titel Morgengrauen, vielleicht auch mit dem symbolischen Titel. Das heißt für uns immerhin um 5 Uhr aufstehen, und neben hier sitzt der verantwortliche Redakteur des ersten Sendetages des Morgengrauen des Montags, Frank Zeimis. Vielleicht erklärst du uns mal, was wir da schon machen. Also uns erwarten am Montag auf jeden Fall große Abenteuer, denn wir wissen bisher noch nicht, ob wir um 4 oder 5 Uhr aus dem Bett kommen und überhaupt ein Morgenmagazin auf die Beine stellen können. Grummel, grummel. Aber ich hoffe, wir schaffen es. Wir haben es ja schon mal ausprobiert. Ja, dazu kann ich sagen, dass sich hier im Radio sicherlich niemand gerade um diesen Job gerissen hat. Wir zeichnen uns nicht gerade durch diese Disziplin aus, dass wir hier um 4 oder 5 antanzen. Wie meint ihr das denn auf die Reihe zu kriegen? Naja, das ist einfach so. Eine Stadtillustrierte schrieb in ihrer letzten Ausgabe, Radio 100s Pubertät sei vorbei und wir müssen jetzt endlich erwachsen werden. Zum Erwachsenwerden gehört eigentlich ein geregelter Lebenslauf und eine Lebensweise, und das haben wir verinnerlicht, und damit hoffen wir, das irgendwie geregelt zu kriegen. Ja, aber zumindest eine linke Kolumne ist uns schon mal gesichert am Montag, das weiß ich ganz definitiv. Da kann ja nichts mehr schiefgehen. You sind in a soul, me, myself and I. Mirror, mirror on the wall, tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight soul? What I do ain't make-believe, people say I sit and try. But when it comes to being daylight, it's just me, myself and I. It's just me, myself and I. It's just me, myself and I. Style and my plug one spectacle. You say plug one and two are hippies, no, we're not, that's pure plug four. Always pushing that we formed an image, there's no need to lie. When it comes to being plug one, it's just me, myself and I. It's just me, myself and I. It's just me, myself and I. It's just me, myself and I. Myself and I. too. But that glory's been denied by cassettes and gooky eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Radio 100. Genau 3 Stunden Zeit, von 10 bis 13 Uhr. Und es gibt genau 5 Menschen in dieser großen Stadt, die immer zu Ihnen halten. 22 Uhr, 12 Grad 47 werden es heute und das Ganze natürlich wieder mal umgekehrt. Sagt die eine Tomate zur anderen, aber ich glaube, den kennen Sie schon, die Gemüsepreise. Und die Plötte, die eben, die fand ich genauso beschissen wie ihr. Und anrufen müsst ihr jetzt nicht mit, unser Telefon ist seit heute Morgen abgestellt. Großstadtfieber, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr, ab 1. September auf Radio 100. Damit wäre schon fast alles gesagt. Wenn ich am Morgengrauen leide, dann hat Manuela akutes Großstadtfieber. Manuela, wisst ihr denn schon, was ihr am Montag macht? Ja, zumindest länger schlafen als ihr, so viel ist gewiss. Und dann ihr Hauptprogrammpunkt wird natürlich sein, der Witz mit der Tomate wird endlich zu Ende erzählt. Vielleicht machen wir auch eine Fortsetzungsserie draus, das weiß ich noch nicht genau. Kannst du uns den Witz mehr erzählen? Nein, natürlich nicht, der kommt ja erst am Montag. Und dann, wie gesagt, zieht sich über ein paar Wochen hin, schätze ich mal. Aber genaueres kann uns vielleicht Kollege Dirk Ludig sagen, der jetzt neben mir Platz genommen hat. Was meinst du denn, was uns erwartet? Am Montag werden uns mit Sicherheit erst einmal erwarten, dass wir das Programm von Großstadtfieber vorstellen werden. Also alle vier Moderatoren und Moderatorinnen, die dieses Programm gestalten, werden am Montag da sein. Großstadtfieber ist ja etwas Neues, etwas, was es bei Radio 100 in dieser Form nicht gegeben hat bisher. Es ist kein gewöhnliches Magazin, sondern es ist ein Moderatorenprogramm, was sich sehr am Stil der einzelnen Leute festmachen wird. Das heißt, euch erwartet jeden Tag wirklich etwas anderes. Daneben gibt es aber auch feste Programmpunkte. Wir werden euch mit sehr viel Service und sehr viel Information in den Tag begleiten. Das beginnt, wie gesagt, mit den Großmarktpreisen am Montag. Das geht über Plattentipps, über Wetter- und Verkehrsmeldungen. Und so weiter und so fort. Es gibt auch einen Fortsetzungsroman jeden Tag, damit man einfach gut gelaunt genießen in den Tag einsteigen kann. Da sind die 3 Stunden ja bestens gefüllt. Schönen Dank, Dirk. Sie haben genau 3 Stunden Zeit, von 10 bis 13 Uhr. Und es gibt genau 5 Menschen in dieser großen Stadt, die immer zu Ihnen halten. 25 Uhr, 12 Grad 47 werden es heute und das Ganze natürlich wieder mal umgekehrt. Sagt die eine Tomate zur anderen, aber ich glaube, den kennen Sie schon, die Gemüsepreise. Und die Plötte, die eben, die fand ich genauso beschissen wie ihr. Und anrufen müsst ihr jetzt nicht mit, unser Telefon ist seit heute Morgen abgestellt. Großstadtfieber, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr, ab 1. September auf Radio 100.